Kundgabe 5076. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.3.1951. Not der Glaubenslosen beim Eintritt in das Jenseits. Ihr alle sollet mithelfen an der Erlösung der irrenden Seelen. Jeder, der an mich glaubet, und also auch an ein Leben der Seele nach dem Tode, der soll seinen Mitmenschen auch diesen Glauben zu vermitteln suchen. Dann tut er ein Werk barmherziger Nächstenliebe, denn er rettet solche Seelen vor dem Tode. Wüsstet ihr, um wie vieles leichter das Los der Seelen ist, die nur einen Funken Glauben in sich tragen, bei ihrem Abscheiden von dieser Erde? Dann würdet ihr alles tun, um diesen Funken in euch zu entzünden. Und je größer er ist, desto heller ist es in ihm beim Eintritt in das jenseitige Reich. Wer selbst glaubt, soll keine Ruhe geben, bevor er nicht den Mitmenschen für den Glauben gewonnen hat. Er soll arbeiten in allem Eifer und wird sich dadurch einen großen Lohn erwerben, denn die Seelen danken es ihm tausendfach, die er gewonnen hat. Die geistige Not zu lindern ist wahrlich ein Wirken in Liebe. Gehen doch die Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Und in geistiger Not sind alle Menschen, denen es am Glauben mangelt, die nicht überzeugt sind von einem Wesen, das überaus vollkommen ist, die nicht an eine Verantwortung vor einem Richter glauben, am Ende ihres Erdenlebens, die in der Welt dahin leben, ungeachtet ihrer Aufgabe, die Seele aufwärts zu entwickeln, und die ihre Sündenschuld, die Anlass ihres Erdenlebens ist, nicht verringert haben, sondern noch erhöht, weil sie meinem Gegner zum Opfer fielen, der sie verderben will, auf ewig. Diese Menschen sind in arger Not, doch die Liebe der Mitmenschen kann ihnen helfen. Beteiligt euch am Erlösungswerk Christi und suchet eure Mitmenschen aufzuklären, da ihr selbst im Wissen stehet, um die große Liebe und Barmherzigkeit dessen, der euch erschaffen hat. Stellet mich ihnen nicht hin als strafenden Gott, sondern als liebevollen Vater, der seine Kinder zurückrufet in das Vaterhaus, das sie freiwillig verlassen haben. Und helfet ihnen, wieder zum Glauben zu gelangen. Dann erwerbet ihr euch großen Lohn, denn ihr leistet eine Arbeit in meinem Weinberg, die ich wahrlich nicht unentlohnt lasse. Gewinne ich doch dadurch meine Kinder zurück, nach denen ich mich sehne und um deren Liebe ich ununterbrochen werbe. Helfet mir, diese Kinder zu gewinnen, auf dass ich sie ewig mit meiner Liebe beglücken kann. Amen.